Oh, good day.

I'm We'll be right back. Pläne änderten sich abrupt, als Gott mir einen wundervollen kleinen Jungen bescherte. Wundervollen kleinen Jungen beschert. Thank you. I'm gonna go to the hospital.